Wir schreiben das Jahr 2015. Die Menschen fahren immer noch gerne in Urlaub. Zweimal Umlaufbahn, bitte. Mit wem wollen Sie fliegen? Ad Astra, Space Invaders, Rocket Company, Fun in Space, Orbit Voyager. Ad Astra, bitte. Das macht 50.000 Dollar. Jut und Fluch. Oktober 1957. Die Sowjetunion startet mit der Rakete Semjorka R-7 den Satelliten Sputnik 1. Er fliegt auf einer elliptischen Bahn zwischen 227 und 945 Kilometern um die Erde und sendet Funksignale. Seine Umlaufzeit beträgt 96 Minuten. Seine wissenschaftliche Mission ist das Studium der Ionosphäre. Seine ideologische Funktion ist die Demonstration technologischen Vorsprungs gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA reagieren mit der Gründung der Advanced Research Project Agency, kurz ARPA genannt, durch das amerikanische Verteidigungsministerium. Ziel von ARPA ist die Förderung ausgewählter Forschungsprojekte mit finanziellen Mitteln, um den vermeintlichen Rückstand der USA im Rüstungs- und Technologiewettlauf mit der Sowjetunion aufzuholen. ARPA bekommt wenig später vom Verteidigungsministerium auch den Auftrag, die militärische Nutzbarkeit von Computernetzen zu prüfen und diese gegebenenfalls zu fördern. Wissenschaftler entwickeln daraufhin das Internet. 27. September 2026. Aquabase Spaceport, Adelaide, Australien. Wir gehen um 7 Uhr durch den Unterwassertunnel an Bord der Lucky Star. 24 Passagiere. Wir sind 6. 10 Passagiere sind Urlauber, 8 gehören zum Managementteam eines Großkonzerns. Es ist ihre Incentive-Reise für besondere Verdienste im letzten Quartal. Für uns heißt das, wir müssen den langen Flug machen. Gab schon lange Gesichter, als sie uns das vorhin mitteilten. Die Touristen bekommen ihre Medikamente, nachdem sie angeschnallt sind. Sie sind in den Willkommendrinks. Die Musik vor dem Start ist immer noch The Underwater World of Jacques Cousteau, wie vor 6 Monaten. Rick, mein Lieblingskellner, ist wieder dabei. Alle anderen kenne ich nicht. Sieht aber aus, als seien sie nett. Alles routiniertes Space-Hotel-Personal. Wir schreiben das Jahr 2015. Der Weltraum wird touristisch erschlossen. Wir haben die Schwelle in ein neues Zeitalter übertreten. Die Menschen brechen zu den Sternen auf. Die ersten Schritte sind noch klein. Doch jeder kann jetzt Astronaut sein. Jeder kann die Erde zum reinen Vergnügen verlassen, sich ausgeklügelten Unterhaltungsprogrammen in der Schwerelosigkeit widmen, den Heimatplaneten mit fast 30.000 Stundenkilometern umrunden. Wir schreiben das Jahr 1997. Der Weg ins All für jedermann ist lang und gepflastert mit technischen Problemen. Gleichzeitig ist der Optimismus der Wissenschaftler, die sich dieser Aufgabe bereits seit Jahren verschrieben haben, ungebrochen. Zum ersten Mal treffen sie sich im großen Stil mit Vertretern der Industrie und der Dienstleistungsbranche. Vertreter der NASA und der Europäischen Weltraumagentur ESA sind lediglich Gäste. Sie hören zu, was die Marketingstrategen, Geldgeber, Raketenspezialisten und Physiker zum Thema Weltraumtourismus zu sagen haben. Willkommen im Grenzgebiet von Science und Fiction. Dort begrüßt sie Michael Reichert vom Institut für Deutsche Luft- und Raumfahrt. Wenn wir von Weltraumtourismus sprechen, dann wird der Weltraumtourismus vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren zunächst erdorientiert sich abspielen, weil der Zugang zum Erdorbit eben relativ kostengünstig zu realisieren ist. Wenn wir jetzt weiter in die Zukunft schauen, vielleicht 20, 30 Jahre, dann muss man auch den Mond mit in die Betrachtungen einbeziehen. Es gibt ja insbesondere auch bei der NASA in den USA ganz konkrete Planungen einer bemannten Rückkehr zum Mond und wie Präsident Bush Anfang der 90er Jahre auch erklärte, this time to stay, dieses Mal um dort zu bleiben. Und schauen wir noch etwas weiter in die Zukunft und auch noch etwas weiter in die Ferne, dann ist sicherlich einer der interessantesten Planeten der Planet Mars, der rote Planet, der ja auch bezüglich der Diskussion möglicher Lebensformen im letzten Jahr doch sehr im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit gestanden hat. Ja, Mars ist ein sehr interessanter Planet, der sehr viele erdähnliche Merkmale aufweist. Eine Astronautencrew am Mars müsste sich zum Beispiel bezüglich der Tageslänge gar nicht groß umstellen. Der Mars-Tag dauert fast wie auf der Erde, 420,5 Stunden. Wir haben jahreszeitliche Erscheinungen auf dem Mars, die sich durch das Absetzen einer Reifschicht in den Wintermonaten zum Beispiel zeigt. Wir haben frühlingshafte, sommerliche, herbstliche Erscheinungen, auch in Verbindung mit Staubstürmen. Dazu kommt des Weiteren, dass der Mars natürlich auch eine sehr dünne Atmosphäre besitzt, die ein doch sehr angenehmes Violett erzeugt. Des Weiteren haben wir bestimmt auch unter touristischen Aspekten interessante romantische Sonnenuntergänge, die man hier erwähnen könnte. Das heißt, der Mars ist ein lebendiger Planet. Wir schreiben das Jahr 2100. Die wunderschönen Staubstürme im zarten Violett des Abendhimmels genießen die Touristen vom höchsten Vulkan des Sonnensystems, dem fast 27 Kilometer hohen Olympus Mons auf dem Mars. 18 Monate werden sie bleiben, dann erst fliegt ein Sternenschiff sie zurück zum Heimatplaneten. Insgesamt 26 Monate dauert ein Marsurlaub, 4 Monate hin und 4 Monate Rückflug inklusive. Nur alle 26 Monate stehen Erde und Mars nahe genug beieinander, um die Reise überhaupt unternehmen zu können. Der Mars dreht sich langsamer um die Sonne als die Erde. Er benötigt 687 Tage für einen Umlauf. Das sind 322 Tage mehr als die Erde. Die Schiffe, die zwischen den beiden Planeten pendeln, müssen in die Bahn des Zielplaneten hineinfliegen. Anders geht es nicht. Die Erde bewegt sich mit 29,79 Kilometern, der Mars mit 24,13 Kilometern in der Sekunde. Das macht 107.244 Stundenkilometer für die Erde und 86.868 Stundenkilometer für den Mars. Den Planeten hinterher zu fliegen und sie einholen zu wollen, wäre eine hoffnungslose Sache. 1997. Pläne, den Mars für Touristen zugänglich zu machen, gelten als technisch fast realisierbar. 10 Milliarden Dollar würde eine Reise pro Person allerdings kosten. 12. April 1961, 7.07 Uhr. Das russische Raumschiff Vostok 1 hebt an der Spitze der Rakete R8 mit dem Kosmonauten Juri Gagarin vom Boden ab. Wenig später befindet sich der erste Mensch im Weltraum und umrundet die Erde in unterschiedlichen Höhen zwischen 181 und 327 Kilometern. Um 8.27 Uhr kehrt die Vostok 1 in die Erdatmosphäre zurück und landet um 8.55 Uhr in der Nähe des russischen Ortes Saratow. Der erste Flug eines Menschen rund um die Erde hat genau 108 Minuten gedauert. 27. September 2026. Aquabase Spaceport Adelaide, Australien. Um 7.30 Uhr werden endlich die Motoren der Lucky Star gestartet. Die ersten 4000 Meter beschleunigt der Launcher unter Wasser, um dann mit einer Geschwindigkeit von bereits 200 Stundenkilometern aufzutauchen. Es ist jedes Mal ein beeindruckendes Schauspiel, auch für die Fischer, die auf ihren Booten in der Startbucht der Rakete hinterhersehen, wie sie im Himmel immer kleiner wird. Sie sind dort, weil sie nach dem Start die ca. 20 Tonnen toter Fische, die jedes Mal anfallen, aus dem Wasser holen. So jedenfalls stand es in der Monatszeitschrift der World Resource Rescue Foundation. 1. Juni 1966. Die amerikanische Raumsonde Survivor 1 landet weich auf dem Mond. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit setzt ein menschengemachtes Werkzeug auf einem fremden Himmelskörper auf und beginnt seinen Funktionen entsprechend mit der Arbeit. Survivors Aufgabe ist vor allem die Untersuchung des Mondbodens im Hinblick auf Festigkeit. Es gilt herauszufinden, ob der Boden hart genug ist, damit Menschen darauf stehen können. 1969. Am 16. Juli 9.32 Uhr starten die drei US-Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins zu einer Reise zum Mond. Armstrong und Aldrin landen in einem speziell für diesen Zweck konstruierten Lunar Landing Modul auf der Mondoberfläche, bleiben ein paar Stunden dort und starten dann zurück in den Mondorbit, wo sie die obere Stufe des Lunar Landing Moduls wieder an ihr Basisraumschiff Apollo 11 andocken und zurück zur Erde fliegen. Am 24. Juli, 12.50 Uhr, landen sie dort wohlbehalten. Die Reise dauert 9 Tage. Kostenpunkt pro Person 1 Milliarde US-Dollar. 1997. Die Reisekosten für eine Apollo 11-Mission würden zu diesem Zeitpunkt ca. 100 Millionen Dollar kosten. Raumfahrt ist immer noch teuer. Den Löwenanteil der Kosten verschlingen die Raketen. Gestern wie heute. The main engine for the shuttle. It's got 70,000 parts. Die größte Maschine im Shuttle besteht aus 70.000 Teilen. Aus etwa 70.000 Teilen, die zu mehr als 5.000 Komponenten zusammengesetzt werden. Es ist ein sehr wissenschaftlicher Apparat. Es ist ein Dokument der Fähigkeiten der Wissenschaftler, ihrer Disziplin und des Arbeitsaufwandes, den sie in diese Dinge investieren. Für alltägliche Dinge kann man sich solch einen Aufwand an Disziplin und Arbeitsintensität nicht leisten. Jim Ackermann, der Mann, der diese Meinung vertritt, hat bei der NASA jahrzehntelang eng mit Wernher von Braun zusammengearbeitet. Gemini, Lunar Landing Modul und Space Shuttle waren seine Aufgabengebiete als Konstrukteur. Heute geht er andere Wege. Sein neuestes Kind heißt Advent Launcher, eine Rakete der Zukunft. Das ganz Neue daran ist, dass diese Rakete aus dem Meer startet, ohne Startplattform, und dass sie auf dem Meer landet, ohne Landebahn. Wir können diese Idee nicht mal als echt neu beanspruchen, weil Dr. von Braun das Nova-Raumschiff entwarf, das aus dem Meer startet. 27. September 2026. Orbiter Lucky Star. Um 8 Uhr sind wir bereits im ersten Orbit. Höhe 900 Kilometer. Fluggeschwindigkeit 8 Kilometer pro Sekunde. Wir sind seit 6 Minuten schwerelos. Einige Passagiere haben Mühe mit diesem Zustand. Sie reagieren trotz der Medikamente mit der Raumkrankheit, die der Seekrankheit ähnlich ist. 2 Passagiere übergeben sich. Das im Launcher schwebende Erbrochene wird vom Flugpersonal gekonnt, mit speziellen Absaugern eingefangen und restlos entsorgt, bevor es andere Passagiere besudelt. Ist kein schöner Job hier an Bord. Die Stewardessen und Stewards fliegen nur alle 20 Tage einmal. Wir müssen jetzt die 2 Orbits fliegen. Sie sind Bestandteil der Pauschalreise dieser Touristen. Mich nerven diese 200 Minuten zweimal um den Planeten inzwischen. Es ist wirklich nichts Besonderes. Es sieht nicht anders aus als auf einem Video. Ich höre in der Zeit Musik und kümmere mich möglichst nicht um die Touristen und ihren »Oh, ich bin schwerelos«, Koller. Beim Essen ist wieder einer ausgeflippt. Ein deutscher Geschäftsmann löste seine Sicherheitsgurte und schwebte jauchzend seinem Schnitzel hinterher, wobei er lachend versuchte, es anzuknabbern. Der Steward reagierte gelassen. Er fing den Mann ein, betäubte ihn nach Vorschrift und schnallte ihn wieder in seinen Sitz. 1997. Ob es Weltraumtourismus je geben wird, hängt ganz entscheidend von preiswerten Transportmöglichkeiten in den Weltraum ab. Ist dieser Schritt geschafft, wird es kein Halten mehr geben. Legt man jedoch die aktuellen Transportkosten für einen Shuttleflug bei 50 Passagieren pro Flug zugrunde, müsste jeder Passagier $1 Million bezahlen, bei einem jährlichen Aufkommen von 10.000 Reisenden. Zu diesen Bedingungen wird das kein Massenmarkt, doch genau der ist angestrebt. Die NASA hatte bereits in den 70er Jahren erste Pläne dieser Art. Es gab den Prototypen für ein Passagiertransportmodul, konstruiert für die Ladeluke des Space Shuttle, das 74 Fluggäste aufnehmen konnte. Doch der tragische Unfall des Shuttle-Fluges STS-51L, der 1986 die Raumfähre Challenger zerstörte und alle 7 Insassen tötete, darunter die Lehrerin Christa McAuliffe, bereitete allen weiteren Aktivitäten, Zivilisten ins All zu bringen, ein jähes Ende. Die NASA hat das Thema bis heute auf Eis gelegt, mittlerweile zum Verdruss einiger Zeitgenossen. Patrick Collins, britischer Professor mit Lehrstuhl an der Technischen Universität Tokio, in der Szene auch Mr. Space Tourism genannt, findet, dass die Steuermilliarden von der NASA viel zu wenig dazu genutzt werden, den Menschen, die sie zahlen, den Weltraum zugänglich zu machen. Die Richtung der Weltraumaktivitäten. Die Steuerzahler zahlen $25 Milliarden pro Jahr, aber das geht nicht den richtigen Weg. Das Geld macht es nicht möglich, dass Sie und ich in den Weltraum reisen können. Sie versuchen auch nicht, das zu realisieren. Das Ganze scheint möglich und einige Leute sagen auch, es ist verrückt. Wenn es möglich wäre, würde die NASA es tun. Das ist nicht richtig. Die NASA ist an diesem Ziel nicht interessiert. Sie verfolgt andere Ziele. Würde man sagen, gut, nehmen wir uns vor, ein Transportsystem zu bauen, das man mehrfach benutzen kann, um Passagiere in den Weltraum zu fliegen. Dann wäre das Problem lösbar. Doch der Weg scheint weit. Zurzeit kostet der Transport eines einzelnen Menschen in den Low Earth Orbit, die erdnahe Umlaufbahn, ca. $18 Millionen pro Start. Und das gilt dann nur für einen Aufenthalt von wenigen Stunden. Ein mehrtägiger Besuch in einer Raumstation ist um viele Millionen Dollar teurer. Die amerikanischen, deutschen und französischen Astronauten, die als Gäste für Wochen oder Monate in der russischen Weltraumstation Mir leben, verursachen ihren Weltraumbehörden Kosten von jeweils 40 bis 60 Millionen Dollar, inklusive Hin- und Rückflug. 27. September 2026. Orbit Hotel Heaven's Gate. Der Launcher Lucky Star macht 11.30 Uhr Adelaide Ortszeit am Orbit Hotel fest. Wir verlassen das Shuttle als Erste. Die Passagiere müssen noch einmal über die Sicherheitsvorkehrungen informiert werden. Wir befinden uns jetzt alle auf japanischem Hoheitsgebiet. Ich verteile sofort die Pakete an die Kolleginnen und Kollegen, Care-Pakete von den Angehörigen. Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, wenn man gebeten wird, solch ein Paket mitzunehmen. Hier oben sind vor allem frisches Obst und Fruchtgetränke für das Personal knapp. 6 Crewmitglieder werden in wenigen Stunden mit der Lucky Star zur Erde zurückfliegen. Die anderen werden bleiben. Unsere Stammbesetzung beträgt 40 Leute. 1997. Die Pläne der Unternehmen, die Weltraumtourismus durchsetzen und attraktiv machen wollen, sehen vor, die Transportkosten von zurzeit $1 Million bis zum Jahr 2015 auf $25.000 herunterzufahren. Offensichtlich also, dass hier einiger Forschungsaufwand betrieben werden muss, um neue Raketentransportsysteme zu entwickeln, funktionstüchtig und sicher zu machen. Die Aktivitäten in dieser Richtung sind beträchtlich, während gleichzeitig die Diskussionen für das Für und Wider solcher Reiseangebote aufflammen und die Weltraumbehörden NASA und ESA ihre Berührungsängste mit diesem Thema langsam abzubauen beginnen. 27. September 2026, Orbit Hotel Heaven's Gate. Die Gäste schweben mit Gepäck in die Unterkunftszone. Beim Betreten dieses Bereiches ereignet sich ein kleiner Unfall. Trotz vorheriger Unterweisung gelingt es einigen Passagieren nicht, mit der hier plötzlich einsetzenden Schwerkraft von 0,7 G zurechtzukommen. 2 Männer tragen Bänderzerrungen davon, eine junge Frau erleidet eine Prellung im Rückenbereich. Vor dem Start der Lucky Star zurück zur Erde kommt es zu den üblichen Verzögerungen beim Einstieg, weil den Gästen bewusst wird, dass sie bald wieder in den Zustand der Erdschwere versetzt werden und sie noch einmal das ganze Spektrum der Bewegungsfreiheit in der Schwerelosigkeit genießen wollen. Das Sicherheitspersonal hat Anweisungen darauf, mit großer Geduld zu reagieren. 2 Passagiere bitten um Vollnarkose, weil sie die Wiedereintrittsphase und die damit verbundenen Umstände fürchten. 2020. Einweihungsparty des ersten Space Hotels. Der japanische Shimizu-Konzern hatte die Pläne für das Weltraumhotel bereits 1994 fertig ausgearbeitet in den Schubladen liegen. Die zu diesem Zeitpunkt von den Weltraumbehörden noch belächelte Initiative wurde von Shimizu in diesem frühen Stadium bereits sehr ernst genommen. Erfahren im Bau von Hotels auf der ganzen Welt, fanden die japanischen Manager den Gedanken spannend, auch im erdnahen Orbit ein Hotel zu bauen. 1996 betrug die Kalkulationssumme für den Bau des Hotels $40 Milliarden, verursacht vor allem durch die hohen Transportkosten. Man entschied sich zu warten, bis preiswerte Möglichkeiten realisiert waren. 2015 wurde mit dem Bau begonnen. Das Hotel sieht aus wie eine gigantische Boje in der Umlaufbahn. Den oberen Teil bildet ein Rad von 140 Metern Durchmesser. Daran angedockt sind 64 Wohnmodule für die Gäste und weitere 40 Module für die Belegschaft des Hotels. Die mittlerweile reichhaltigen Erfahrungen mit der Schwerelosigkeit legten nahe, die Wohnmodule mit künstlicher Schwerkraft auszustatten. Das Hotel dreht sich dazu innerhalb einer Minute 3-mal um die eigene Achse. 0,7 G werden so erzeugt, die Gäste empfinden also 70% ihrer normalen Erdschwere. Das ist vor allem für einen komfortablen Schlaf sehr wichtig. Die Schwerelosigkeit ist eine der Hauptattraktionen des Weltraumhotels. Im gesamten Unterhaltungstrakt wiegen die Gäste daher nichts. Shimizu hat schon 2016 eine Reihe von Experten, Spieleerfindern und Entertainment-Fachleuten beauftragt, Unterhaltungsprogramme für den Zustand der Schwerelosigkeit auszuarbeiten. Man wollte auf jeden Fall mehr bieten, als beim Lunch einem Schnitzel hinterher zu schweben. 1996. NASA und ESA befinden sich in der Vorbereitung der Cassini-Huygens-Mission zum Saturnmond Titan, die im Oktober 1997 gestartet wird. 2004. Nach fast 7-jährigem Flug landet die Sonde Huygens auf der kalten Oberfläche des Titan. Vorher hat sie Daten über die Zusammensetzung der Atmosphäre von Titan an die Sonde Cassini gefunkt, die im Orbit kreist. An Bord von Huygens befindet sich eine CD-ROM, auf der 1 Million Botschaften von Menschen der Erde gespeichert sind. Die Botschaften konnte man 1997 über das Internet auf die CD-ROM schreiben. Die Texte der CD sind bis heute im Internet abrufbar. 27. September 2026. Orbit Hotel, Heaven's Gate. Nach dem ersten Abendessen im Orbit Hotel wurden die neuen Gäste in die Entertainment-Zone geleitet. Hier herrscht Schwerelosigkeit. Die Gäste nahmen, wie alle vor ihnen, das umfangreiche Angebot an Microgravity-Unterhaltungsspielen begeistert an. Das Sicherheitspersonal achtet darauf, dass nicht zu viel Alkohol konsumiert wird. Zwei Gäste, die allein angereist sind, äußerten den Wunsch nach Sex. Das Hotelmanagement ist auf diese Situation vorbereitet. Einem dieser beiden Gäste war es gelungen, Kokainbriefchen mitzuschmuggeln. Er bot seiner Partnerin die Droge an, sie reagierte nach Vorschrift. Es handelt sich um einen eklatanten Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Der Mann wurde in Arrest genommen. Der Hotelmanager hat ihn vor die Wahl gestellt, mit dem nächsten Shuttle zurückgeschickt zu werden oder seinen bezahlten Urlaub fortsetzen zu können, wenn er die 4 Stockschläge akzeptiert, die für dieses Vergehen als Strafe verhängt werden. Der Mann akzeptierte die Strafe. Ein Gast hatte Depressionen, weil alle 100 Minuten die Sonne untergeht. Er fürchtete, nicht einschlafen zu können. 1996. Am 18. Mai gründen Visionäre, Astronauten und Sponsoren aus der ganzen Welt in St. Louis die X-Prize Foundation. Ihr Ziel ist es, private Investoren und Erfinder zu motivieren, die Raumfahrt einen entscheidenden Schritt weiterzubringen. Die Suche gilt verbesserten, preiswerten Transportmöglichkeiten ins All. Die Foundation setzt einen Preis von 10 Millionen Dollar aus. Erhalten wird ihn, wer als erster 3 Personen in 100 Kilometer Höhe und zurück befördert und diese Aktion innerhalb von 3 Wochen mit dem gleichen Vehikel wiederholt. Der X-Prize ist das zurzeit einzige Programm, das sich darum bemüht, Normalsterbliche ins All zu bringen. Im März 1997, nur 10 Monate nach Ausschreibung des X-Prize, beteiligen sich bereits 10 Unternehmen am Wettbewerb. 1997. Ein Blick in die aktuelle Raketenentwicklung zeigt, dass auf diesem Gebiet extrem fleißig, fast fieberhaft gearbeitet wird und der Fantasie scheinen dabei keine Grenzen gesetzt zu sein. Eindeutige Favoriten sind 2 Stufensysteme, bei denen ein Flugzeug oder Startmodul das 2. Modul in eine Höhe von ca. 30 Kilometern bringt. Dort erst werden die Raketenmotoren des Shuttle-Moduls gezündet. Das Transportmodul aber kehrt zur Erde zurück, wird betankt und kann erneut starten. Vorteil dieser Lösung ist zum einen, dass beide Module wiederverwendbar sind und zum anderen, dass die erste Flugphase mit normalen Düsentriebwerken geflogen wird. Diese nehmen den Sauerstoff für die Verbrennung aus der Luft. Raketen hingegen müssen mit Wasserstoff und Sauerstoff betankt werden. Das macht sie so groß und so schwer und so teuer. Der X-Prize ruft aber auch ganz andere Lösungsmodelle auf den Plan. Zeit für Tüftler. Neben einigen sehr schnittigen Shuttle-Modellen und dem bereits erwähnten wasserstartenden Advent-Launcher nimmt auch Roton den Kampf um die 10 Millionen Dollar auf. Roton ist der durchaus ernstzunehmende Versuch eines Space-Helikopters. Roton soll eine kleine Anzahl Menschen und leichte Lasten in die Umlaufbahn schrauben. An den Spitzen der Rotorblätter befinden sich kleine Raketenmotoren, die beim Start parallel zum Erdboden stehen, also die Rotorblätter antreiben. In dieser Flugphase laufen die Motoren mit geringer Leistung. Ist eine bestimmte Höhe erreicht und die Luft langsam zu dünn für den Rotorflug, werden die Motoren senkrecht gestellt und auf vollen Schub geschaltet. Roton beschleunigt jetzt immer mehr, bis die notwendigen 8 Sekundenkilometer Geschwindigkeit erreicht sind. 8 Sekundenkilometer oder 28.800 Stundenkilometer sind notwendig, damit die Raumschiffe, Shuttle, Raumstationen, Space Hotels und Satelliten in der Umlaufbahn bleiben und nicht wieder auf die Erde herunterfallen. Während die Objekte in einer elliptischen Bahn um die Erde fliegen, sorgt die hohe Geschwindigkeit für genügend Fliehkraft, um sie in ihrer Bahn zu halten. Werden sie langsamer, stürzen sie unausweichlich zur Erde zurück. Will man hingegen aus der Umlaufbahn heraus, um beispielsweise zum Mond zu fliegen, gelingt das ab 11,3 Sekundenkilometern. Das sind 40.680 Stundenkilometer. März 1997. Die ESA, European Space Agency, hält ihr 2. Symposium zum Thema Space Debris, Weltraumschrott, ab. Führende Wissenschaftler aus der ganzen Welt nehmen sich besorgt des wachsenden Problems Weltraumschrott in der Umlaufbahn an. Er ist gefährlich. Das ist ein sehr ernstes Problem. Die Wahrscheinlichkeit, von Müll getroffen zu werden, hängt davon ab, wie lange man sich im Orbit aufhält. Ein Hotel ist die ganze Zeit dort und es ist zudem groß. Es wird getroffen, also müssen wir den Müll beseitigen. Mehr als 8.500 von Menschen gefertigte Objekte von mehr als 10 cm Größe bis hin zu mehreren Metern kreisen im Orbit um die Erde. Sie alle kreisen mit ca. 8 Sekundenkilometern und nur etwa 600 dieser Objekte sind funktionstüchtige Satelliten. Beim großen Rest handelt es sich vor allem um Raketenendstufen, ausgediente Satelliten und Trümmer von Explosionen. Doch es gibt auch exotischere Objekte, die dort kreisen. Schraubenzieher, die bei Reparaturarbeiten verloren gingen etwa, oder Handschuhe, die in einem unbeobachteten Moment aus der offenen Luke schwebten. Das ist eigentlich ein Problem mit diesen Objekten, weil die in verschiedenen Bahnen sind, die können sich kreuzen, die können eben kollidieren. Und die Satelliten, die umkreisen die Erde mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, also im erdnahen Bereich mit einer Geschwindigkeit von etwa fast 30.000 Stundenkilometern. Und wenn auch ein kleines Teilchen einen Satelliten trifft, ist eben die Energie so groß, dass ein Satellit beschädigt werden kann oder sogar zerstört werden kann, nicht, wenn wichtige Teile eines Satelliten getroffen werden. Das war Professor Flury von der European Space Agency. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Zweitausendzehn. In Japan wird ein Unternehmen gegründet, das Weltraumtrümmer aufsammelt. Der erste kosmische Schrotthändler ist unterwegs. Die stark gefallenen Transportkosten in den Orbit machen das Unternehmen lohnenswert. Alte Satelliten werden eingesammelt und auf die Erde zurückgebracht, wo sich eine Reparatur in den meisten Fällen lohnt, wie sich herausstellt. Die Weltraumbehörden und Satellitenbetreiber werden schnell gute Kunden von Collectors in Space. Es ist preiswerter, die Schrotthändler auszusenden, als die mittlerweile 87.000 kreisenden Trümmer unter ständiger Beobachtung zu halten, beziehungsweise tatenlos zuzusehen, wie nicht steuerbare Satelliten von Trümmern zerschossen werden. 18. Mai 2086, Lunar Rover Hotel Artemis 3. Erster Tag im Lunar Rover Hotel Artemis. Ich fühle mich gut, habe mich an die verminderte Schwerkraft gewöhnt und wir hatten am Nachmittag viel Spaß bei einem kleinen Fußballspiel vor dem Hotel, als die Weiterfahrt für eine halbe Stunde unterbrochen wurde. Man muss ganz neue Regeln für das Spiel erfinden, damit es funktioniert. Der heutige Ausflug wurde abgesagt. Das riesige Hotelmobil hat den planmäßigen Kurs verlassen und Schutz im Schatten einer größeren Bergkette gesucht. In wenigen Stunden wird ein ungewöhnlich starker Sonnensturm erwartet, Stärke 14,4. Die Strahlenschutzvorrichtungen des Rover-Hotels reichen nicht aus, uns vor der erwarteten Radioaktivität zu schützen. Deshalb warten wir den Sturm im Schatten einer Bergkette ab, die den Strahlenschauer absorbiert. Zum ersten Mal erlebe ich die Dunkelheit auf dem Mond. Sobald wir in den Schatten gefahren sind, war Nacht. Es gibt hier kein Streulicht, wie auf der Erde. Entweder es ist gleißend hell oder es ist tiefschwarz, auch wenn man nur im Schatten ist. Mir wurde klar, weshalb hier oben alle Hotels mobil sind. Sie fahren in der Nähe der Mondpole immer weiter, um nicht in die Nachtzone des Mondes zu geraten. 14 Tage absolut schwarze Mondnacht bei unter minus 100 Grad Celsius würden das Hotel völlig unbrauchbar machen. Ich habe mir ein »Hey, ich war auf dem Mond«-T-Shirt gekauft. 1996/97. Der amerikanische Ex-Harvard-Professor Timothy Leary stirbt an Krebs. Monate vor seinem Tod führte er im Internet Tagebuch über den langsamen Fortgang seiner Krankheit, seinen Abschied von den Freunden und die Ereignisse seines Alltags. Leary galt in den 60er und 70er Jahren als LSD-Guru, der seinen Studenten psychedelische Erfahrungen empfahl. Das brachte ihm eine Menge Ärger und die offene Feindschaft des damaligen amerikanischen Präsidenten Richard Nixon ein. Leary war auch ein Fan der Raumfahrt. Die Urne mit seiner Asche wird im All beigesetzt. Leary folgt damit dem Beispiel Gene Roddenberrys, dem Vater des Raumschiffs Enterprise. Er wurde bereits 1994 als erster Mensch in der Umlaufbahn beigesetzt. Seit 1996 bietet das amerikanische Unternehmen Celesitis für $4,500 eine Bestattung im Orbit an. Jeder kann diesen Service in Anspruch nehmen. 20. Mai 2086, Lunar Rover Hotel Artemis 3. Wir wurden Zeugen eines entsetzlichen Ereignisses. Ein Gast wurde bei einem Ausflug in die nähere Umgebung von einem Meteoriten getroffen. Er fuhr mit einem kleinen Mondjeep etwa einen Kilometer von uns entfernt. Er war von einer auf die andere Sekunde einfach verschwunden. Wir spürten eine Erschütterung des Bodens und sahen eine Staubwolke aufsteigen. Von dem Mann und dem Mondjeep war nichts mehr übrig. Der Meteorit war nur etwas größer als ein kleiner Kieselstein. Diese Meteoriten schlagen mit einer Geschwindigkeit von ca. 150.000 Stundenkilometer auf, 70 Mal schneller als eine Gewehrkugel fliegt. Der Krater, der bei dem Aufschlag entstanden ist, hat einen Durchmesser von fast 8 Metern. Ein Einschlag dieser Größenordnung kommt statistisch nur alle 5 Jahre einmal auf dem gesamten Mond vor. Wir sind bedrückt über den Tod des Mitreisenden. Manche reden in Anbetracht der Unwahrscheinlichkeit des Ereignisses von Vorherbestimmung. Das Hotelmanagement ließ eine Gedenktafel an der Unfallstelle aufstellen. Am Abend dann noch eine gute Nachricht. Ein japanischer Beobachtungssatellit hat einen Blauwal in den Gewässern der Arktis geortet. Großwale gelten seit 20 Jahren als ausgestorben. In der Hoteldisco wurden die ganze Nacht Hologramme von Walen auf die Tanzfläche projiziert. 21. Mai 2086. Lunar Rover Hotel Artemis 3. Wir flogen mit einem Lunar Dinghy zu der Stelle, wo die ersten Menschen auf dem Mond landeten. Das war vor 118 Jahren. Das Dinghy war 35 Minuten unterwegs. Wir flogen in einer Höhe von vielleicht 70 Metern über der Oberfläche. Der Mond sieht überall gleich aus. Die Reste des Landemoduls waren eine willkommene Abwechslung in der Eintönigkeit der Landschaft. Das Landemodul ist immer noch unversehrt. Es ist mit einer goldenen Folie eingepackt, die allen Strahlen standhält. Die Fußabdrücke der Astronauten von damals sind enorm. Sie müssen unvorstellbar klobige Moonboots getragen haben. Leider haben viele Ausflugsgruppen vor uns die Spuren weitgehend übertrampelt, sodass nicht mehr viele davon übrig sind. Der allererste Abdruck aber, den ein Mensch auf dem Mond hinterlassen hat, der ist unversehrt. Die Zone unmittelbar um das Mondlandemodul darf man nämlich nicht betreten. Zurück im Hotel habe ich mir noch einmal den Film der ersten Mondlandung angesehen. Man sieht fast nichts. Die Bilder sind von sagenhaft schlechter Qualität. Auf dem Rückflug zum Hotel sagte jemand, viele der Astronauten, die vor über 100 Jahren als erste Menschen den Mond betreten hatten, wurden später, zurück auf der Erde, Wanderprediger. Kaum zu glauben. 1996. Wo immer sich Menschen aufhalten, soll es unsere Getränke geben, sagt Coca-Cola-Sprecher Barclay. Zeit für Cola im Orbit. Die Raumfähre Endeavour wird mit einem Cola-Automaten ausgestattet, der unter schwerelosen Bedingungen funktionieren soll. Das ruft den Konkurrenten Pepsi auf den Plan, die Mir mit Pepsi-Cola zu versorgen und einen Werbeclip im All zu drehen. Den ersten Clip in der Geschichte der Menschheit, der im Orbit der Erde entsteht. Die notwendigen Utensilien werden mit einer Progress-Transportkapsel im Mai zur Mir geschickt. Die Kosmonauten Yuri Onyufrienko und Yuri Usachev entfalten bei einem Außenbordmanöver ein über einen Meter großes Modell einer Pepsi-Cola-Dose und filmen, wie sie 300 Kilometer über der Erde im All schwebte, mit der Mir im Hintergrund. Ungefähr gleichzeitig haben die Astronauten an Bord der Endeavour leichte Probleme mit dem Cola-Automaten. Er funktioniert nicht wie vorgesehen. 1997. Der amerikanische Astronaut Edwin Aldrin, der als zweiter Mensch hinter Neil Armstrong während der Apollo-11-Mission den Mond betrat, stellt auf dem ersten internationalen Symposium über Weltraumtourismus in Bremen seine Space-Lotterie vor. 12 years ago, in some studies, the concept of Vor 12 Jahren entstand das Konzept, den Weltraum nicht nur für die Wohlhabenden zu öffnen, sondern auch Space-Lotterien einzurichten, bei denen man kleine Beträge einzahlt und damit eine große Chance erhält. Ich begann, die Idee auszuarbeiten und eine Organisation zu formen, die die Gewinne verteilt, Tausende von Gewinnen. Von einem kurzen Gespräch oder dem Autogramm eines Astronauten über Flüge in den suborbitalen Raum bis hin zu Flügen ins Weltall. Speaking 5 minutes or an autograph by an astronaut to suborbital flights to flights into space. Musik. 22. Mai 2086. Luna Rover Hotel Artemis 3. Seit 12 Stunden befinden wir uns auf der Rückseite des Mondes. Diese Reise steht unter keinem guten Stern. Zuerst der Tod des Mitreisenden durch den Meteoriten und jetzt ist das vordere linke Antriebsaggregat des Hotels defekt. Wir sitzen fest. Ein Reparaturtrupp von 40 Mann Stärke ist vor 2 Stunden eingetroffen. Es wird lange dauern, wurde uns mitgeteilt. Wir bekamen die Möglichkeit zu einer außerplanmäßigen Exkursion in die nähere Umgebung. Ich ging mit Shigeko, einer jungen Japanerin, mit der ich mich in den letzten Tagen angefreundet habe. Sie ist völlig begeistert von dem Licht- und Schattenspiel auf dem Mond. Jede Schattenkante ist messerscharf und dahinter ist nichts mehr zu sehen, nichts. Deshalb ist es gefährlich, in größere Schatten zu treten. Sie hat es dennoch immer wieder gemacht und kam dann jedes Mal an ganz anderer, unverhoffter Stelle wieder zum Vorschein. Der Mond ist trostlos. Es gibt nichts. Alles ist schwarz, außer an Stellen, wo in den letzten 3000 Jahren Meteoriten eingeschlagen sind. Dort ist der Staub grau. Älterer Staub ist von der Strahlung bereits wieder schwarz geworden. Man spürt sogar durch die Schutzanzüge, wie trocken diese Wüste ist. Und nie ändert sich etwas. Alles bleibt über Jahrmillionen immer gleich. Einschläge sind die einzigen Ereignisse, die hier je passieren. Man hört allerdings von erfahrenen Mondreisenden, dass Neuerde ein außergewöhnliches Schauspiel sein soll. Die Erde ist dann dunkel und ihre Korona leuchtet blutrot. Die Abend- und Morgenhimmel der Erde in einem einzigen Bild. Die Erde steht am schwarzen Mondhimmel 4-mal größer als der Vollmond über dem Erdhimmel. Wir werden dieses Ereignis nicht zu sehen bekommen. Es ereignet sich nur alle 29 Tage einmal. 1997. Es gibt wieder ernsthafte Erwägungen, eine Marsreise zu unternehmen. Die Probleme, die solch eine Mission mit sich bringt, sind bekannt. Die Reise dauert sehr lange und die mitzunehmende Nutzlast ist gewaltig. Allein für die Rückreise von 4 Leuten umfasst die Nutzlast 136 metrische Tonnen. Einschließlich Treibstoff macht 34 Tonnen pro Person. Die früher einmal favorisierten Pläne einer Selbstversorgung der Astronauten wird heute nicht mehr erwogen. Ein Produkt dieser alten Überlegungen ist das Projekt Biosphere 2 in der Wüste von Arizona. Im All wird es die Mini-Erde nicht geben. Eine neue, radikale Idee ist in der Diskussion, um das Versorgungsproblem zu lösen. Die Astronauten, die zum Mars fliegen, kommen nicht mehr zurück. Sie bleiben dort bis ans Ende ihres Lebens. Die Nutzlast, die sie dann mitnehmen müssen, um sich bis zu ihrem Ableben zu ernähren, kleiden, wärmen, atmen etc., beträgt 20 metrische Tonnen pro Person, im Gegensatz zu den 34 metrischen Tonnen, falls sie zurückkehren. Dann kommen nämlich beträchtliche Mengen Treibstoff hinzu. Die Astronauten würden für Jahrzehnte auf dem Mars leben, forschen, den Boden für weitere Siedler bereiten und so mit der Zeit eine Kolonie aufbauen. Der Gedanke ist nur auf den ersten Blick radikal. Die Siedler, die vor 300 Jahren von Europa nach Amerika aufbrachen, hatten auch keine Rückfahrttickets und wussten das. Bei Umfragen und Diskussionen in Fachkreisen jedenfalls sind 1/3 der Befragten bereit, für immer auf den Mars zu ziehen. Für das Fernsehen wäre dies das größte Ereignis aller Zeiten. Live-Drama aus 25 Millionen Meilen Entfernung mit einer Laufzeit von 30 und mehr Jahren. 23. Mai 2086. Luna Rover Hotel Artemis 3. Der Antrieb funktioniert immer noch nicht. Die Hoteldirektion rief alle Gäste zu einer Konferenz zusammen. Wir wurden gebeten, auf die Zimmer zu gehen und dort zu bleiben. Wenn es innerhalb von 6 Stunden nicht gelingt, Artemis 3 wieder in Gang zu bekommen, wird es kritisch. Die Mondnacht wird uns dann innerhalb der nächsten 12 Stunden einholen und für 14 Tage verschlucken. Die Direktion bittet daher, dass wir uns auf eine Räumung vorbereiten, das heißt packen. Ein paar der Gäste wurden daraufhin sehr ruppig. Einer versuchte, den Hotelmanager anzugreifen. 2 Sicherheitsleute feuerten sofort mit Betäubungsgeschossen auf ihn und trafen ihn am Hals und am Bauch. Der Mann wurde in die Krankenstation gebracht. Shigeko erzählte mir nachher, dass sie ihn jetzt in Sicherheitsgewahrsam nehmen. Er hat bis zur Landung auf der Erde stets eine Sicherheitsperson neben sich. Shigeko ist schon zum 4. Mal auf dem Mond. Sie liebt es, hierher zu kommen. Wir dürfen nur 70 Gramm Mondgestein und Staub mitnehmen. kam eine Anweisung über Lautsprecher. 1997. Die Professoren Uwe Apel und Christian Schuchardt von der Hochschule Bremen geben das erste Forschungsprojekt Weltraumtourismus an einer deutschen Universität bekannt. Man muss die Leute sicher, ökonomisch günstig und mit möglichst viel Komfort transportieren. Das ist also die Aufgabe. Und diese Aufgabenstellung ist ein bisschen unterschiedlich eben zu Raumtransportsystemen, wie man sie heute hat, für typische wissenschaftliche Aufgaben. Da wir beide schon einen Studenten haben, jeweils, der auf unserem Gebiet tätig ist. Ich habe einen Studenten, der sich mit Antriebssystemen für zukünftige Raumtransportsysteme beschäftigt. Schuchardt hat eine Studentin, die sich also mit Marktanalysen zum Thema Weltraumtourismus beschäftigt. Und da haben wir gesagt, okay, da können wir doch unseren Effort mal bündeln und aufeinander abstimmen. Und wir möchten also dort gemeinsam jetzt einen Forschungsschwerpunkt einrichten. Und wir werden also jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da aggressiv dran gehen, Mittel für einzuwerben und das richtig zu etablieren. Forschungsschwerpunkt ist ein Terminus, Vorstufe zu einem Institut, das dann mit entsprechender Manpower und entsprechend finanziellen Mitteln natürlich hier auch einen stärkeren Beitrag leisten kann, die Zukunft des Weltraumtourismus hier etwas klarer zu umreißen. Jetzt ist es amtlich. Wir müssen Artemis 3 verlassen. Die Reparaturarbeiten ziehen sich hin. Die Mondnacht wird uns in 4 Stunden erreichen. Das Hotel wird dann in der Dunkelheit versinken. Die Solarzellen stellen ihre Arbeit ein. Das ganze 200 Meter lange, 80 Meter breite und 20 Meter hohe Ungetüm wird erstarren. Für 23 Gäste gibt es Platz in anderen Hotels auf dem Mond. Für alle anderen ist die Reise zu Ende. Man hat die Wahl, zurück zur Erde zu fliegen oder in einem der 3 Lunar Orbit Hotels abzuwarten, bis Mondgäste abreisen und ihre Plätze frei werden. Shigeko rät mir, nach Hause zu fliegen. Man bekommt dann zur Entschädigung eine kostenlose neue Reise geschenkt. Die Leute, die in den Lunar Orbit Hotels auf freie Hotelplätze in den Hotels warten, bringen nämlich die ganze Planung gehörig durcheinander, denn normalerweise sind die Hotels immer ausgebucht. Bei einem Unfall wie unserem muss die Reisegesellschaft Leuten auf der Erde absagen und die wiederum stellen dann Regressansprüche und so weiter. 1997. Die NASA stellt ein Konzept vor, um zukünftig große Produktions- und Freizeitstätten im All zu schaffen. Das Projekt trägt den Titel JODE, ein englischer Begriff, der einen Stein bezeichnet, der außen unscheinbar bis unansehnlich ist, im Innern aber farbenprächtige, formschöne Kristalle beherbergt. JODE ist von außen tatsächlich nicht sehr ansehnlich. Die grundlegende Idee des Projektes ist, die riesigen Treibstofftanks der Space Shuttle in der Umlaufbahn zu verwenden. Bisher sind sie ein Wegwerfprodukt. Nimmt man sie mit in die Umlaufbahn, können die 47 Meter langen und 8,38 Meter im Durchmesser großen Tanks Kristallisationspunkte für Raumstationen werden. Denn mit jedem Shuttle-Start kommt ein weiterer dieser Tanks hinzu. Utilizing external tanks on orbit has been around for a number of years. Die Nutzung externer Tanks im Orbit wird seit einigen Jahren erwogen, einfach weil es sich um ein schönes, fundamentales Bauelement handelt. Was können wir damit machen? Wir sind sogar so weit gegangen, bei unseren Vorgesetzten durchblicken zu lassen, dass wir einen externen Tank auf dem Mond horizontal landen können und auf diese Weise eine fertige Mondkolonie haben. Wir betrachten es als fundamentales Bauelement. Und was kann man mit solch einem wunderschönen Stück Luftfahrtkonstruktion machen, das wir jedes Mal einfach wegwerfen? Es kostet jedes Mal 43 Millionen Dollar für Konstruktion, Material, Schweißarbeiten und so weiter. Das ist schon eine Menge Geld. Es ist zu schade zum Wegwerfen. Es ist ein wichtiger Teil des Shuttle-Programms, der ausgebaut werden kann, und es ist hervorragend dazu geeignet, das Shuttle-Programm zu seinem vollen Potenzial auszuweiten. Mai 2086. Lunar Rover Hotel Artemis 3. Wir sind 30 Minuten, bevor die Mondnacht uns erreicht hätte, gestartet. Die 23, die bleiben, flogen mit Dinghies in ihre neuen Hotels. Wir übrigen wurden von 4 Shuttles abgeholt. Shigeko wollte das letzte nehmen und riet mir, es genauso zu machen. Sie schaffte es dann, einen Platz in der Pilotenkabine zu bekommen. Der Pilot kannte sie und es war auch noch Platz für mich. Eigentlich ist es verboten, sagte er, aber wir sind auf der Rückseite des Mondes. Leider gibt es kein »Hey, ich habe vorne in einem Mondshuttle gesessen« T-Shirt. 27. Mai 2086, Luna Orbit Hotel, Evening Star. Ich warte jetzt seit 3 Tagen auf meinen Rückflug. Ein Luna Orbit Hotel unterscheidet sich nicht groß von einem Erdorbit Hotel. Die Zimmer sind mit künstlicher Schwerkraft ausgestattet, im Vergnügungsbereich herrscht Schwerelosigkeit. Einzig, dass man alle 70 Minuten über den gigantischen Krater auf der Mondrückseite hinwegfliegt, ist eine irre Sache. Er sieht aus wie ein riesiges Auge. Aber es nutzt sich schnell ab. Shigeko hat erzählt, es heißt Basin Oriental und der äußere Wall hat einen Durchmesser von mehr als 1000 Kilometern. Shigeko ist seit gestern weg. Sie hat einen früheren Flug zur Erde bekommen. Sie war ein wenig kühl, nachdem sie erfahren hatte, dass ich die Reise bei einem Preisausschreiben gewonnen habe. Es gab nämlich Probleme, eine neue, kostenlose Reise zu bekommen, weil ich kein zahlender Gast bin. Aber ich konnte mich durchsetzen. Ich werde noch einmal hierher kommen, auf dem Mond landen und 8 Tage dort verbringen. Shigeko schlug vor, dass wir gemeinsam buchen, weil wir uns ja gut verstehen. Doch ich hatte keinen Einfluss auf das neue Reisedatum. Ich musste eines nehmen, das mir zugeteilt wurde. Shigeko konnte wählen. 1992. Am 23. März kommt der russische Kosmonaut Sergei Krikaljow nach 311 Tagen im All auf die Erde zurück. Das Land, in dem seine Kapsel landet, ist nicht mehr das Land, von dem er am 18. Mai 1991 gestartet war. Es hieß UdSSR, gelandet aber ist er in der GUS, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Eigentlich sollte sein Aufenthalt in der Raumstation Mir bereits am 30. August 1991 enden, doch die Ereignisse in der UdSSR schufen neue Bedingungen. Er musste 6 weitere Monate in der Umlaufbahn ausharren, 16 Mal pro Tag flog er über sein Heimatland, in dem sich alles änderte. Ihn selbst schien das nicht zu stören. 1997. Jiaoud ist eine weitaus preiswertere Lösung, Raumstationen zu errichten und auszubauen als alle bisherigen Modelle. Shuttle-Tanks können auch zu größeren Verbänden zusammengeschlossen werden, um als Frachtkreuzer zwischen Erdumlaufbahn und Mondumlaufbahn zu pendeln. Und schließlich ließen sich damit sogar ausreichend große Schiffe bauen, um die Tiefen des Raumes zu erkunden. 29. Mai 2086. Erde-Mond-Shuttle Witwe Armstrong. Bin seit 26 Stunden auf dem Rückflug zur Erde. Das Shuttle ist ein wenig eng und ich sehe den ganzen Tag Filme. Ich wollte keine Schlafkur für die Rückreise. Man fühlt sich hinterher nicht besonders, wenn man 3 Tage am Stück schläft. Das Mittel baut sich nur langsam ab. Man ist noch fast 2 Wochen danach leicht benommen. Dafür habe ich jetzt Mühe zu schlafen, denn ich bewege mich praktisch nicht, schwebe nur gelegentlich mal zur Toilette. Die Mitreisenden schlafen alle. Das Begleitpersonal der Fluggesellschaft behandelt mich nicht gut. Würde ich schlafen, könnten sie ebenfalls schlafen. So aber muss zumindest eine Person wach bleiben, um sich um mich zu kümmern. Sie mögen das gar nicht. Jedenfalls vermitteln sie diesen Eindruck. In circa 50 Stunden werden wir landen. Dann bin ich wieder auf der Erde und werde mich auf die nächste Reise zum Mond vorbereiten. Man sollte doch ein wenig mehr über ihn wissen, wenn man hinfliegt. 1999. Die beiden ersten Mondrover werden in Betrieb genommen. Das amerikanische Unternehmen LunarCorp hat die beiden ca. 3 Meter langen und 120 Zentimeter hohen 6-rädrigen Lunar Rover erfolgreich auf dem Mond gelandet. Ihre Sonnenzellen arbeiten einwandfrei, sodass bereits 8 Tage nach der Landung mit der kommerziellen Verwertung der Rover begonnen werden konnte. Die beiden Rover werden von der Erde aus ferngesteuert. Zum Preis von $2000 pro Stunde kann man diese großartige Dienstleistung in Anspruch nehmen. LunarCorp bietet die Fernsteuerung der Rover sogar über das Internet an. Die Rover sind mit hochauflösenden Kameras ausgerüstet, sodass die steuernden Personen ein hervorragendes Bild der Mondoberfläche bekommen. Sehr beliebt sind von Anfang an Ausflüge der Rover zu den alten Landeplätzen der Apollo-Missionen. 4 Monate nach Inbetriebnahme der beiden Lunar Rover fällt eines der Geräte aus. 2 Jugendliche hatten die Steuerung der Rover als Kampfspiel verstanden und sie aufeinander losgehen lassen. Die Operating Controller von Lunar Corp reagierten zu langsam und konnten nicht mehr verhindern, dass einer der beiden Rover umgeworfen wurde. Seit 72 Stunden wird nun von der Erde aus versucht, ihn mit Hilfe des noch intakten Rovers wieder aufzurichten. 1997. Am 4. Juli, dem amerikanischen Feiertag Independence Day, landet die Sonde Pathfinder auf dem Mars. Der Landetermin war exakt vorausberechnet worden und konnte eingehalten werden. Wenige Stunden nach der erfolgreichen weichen Landung sendet der kleine Rover Sojourner, der im Inneren der Sonde die Reise heil überstanden hat, erste Bilder von der Oberfläche des Planeten Mars zur Erde. 2008. Die russische Weltraumagentur meldet, dass 7 Kosmonauten unterwegs zum Mars sind. Zunächst wird diese Meldung nicht ernst genommen, weil auf der Erde keine Nation über die Voraussetzung verfügt, 7 Menschen sicher zum Mars und zurückzubringen. Außerdem ist das Strahlenrisiko nicht weit genug unter Kontrolle, um Folgeschäden bei den Marsreisenden vermeiden zu können. Kurze Zeit später aber ist klar, dass die 7 Kosmonauten tatsächlich unterwegs zum Mars sind. Die fehlenden Sicherheiten einschließlich der Garantie, heil zur Erde zurückkehren zu können, kommentiert einer der Kosmonauten bereits viele Millionen Kilometer von der Erde entfernt mit dem Satz: Das mag schon sein, aber ich fliege zum Mars. 2034. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Präsident der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, der Vorsitzende der Europäischen Union und das Oberhaupt der japanischen Regierung treffen sich in der Raumstation Wernher von Braun zu wichtigen Verhandlungen. Gegenstand des Gespräches ist die Durchführung der ersten gemeinsamen Reise zum Mars. Die Russen möchten eine Gruppe von Journalisten mitnehmen, was die Amerikaner ablehnen. Die Japaner hingegen finden die Idee gut. Die Russen machen die Mitnahme von Journalisten zur unbedingten Voraussetzung für ihre Kooperation. Sie setzen sich schließlich durch. Auf der Erde beginnt ein beispielloser Run auf die 6 genehmigten Journalistenplätze im Mars Explorer. 127.436 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich. Man kommt überein, 3 Männer und 3 Frauen auszuwählen. In der Folge kommt es zu weiteren Komplikationen, weil die amerikanische und die europäische Kommission strenge Kriterien an die Qualifikation der Journalistinnen und Journalisten stellen wollen, die Russen jedoch ausschließlich finanzielle Erwägungen gelten lassen. Sie schlagen vor, 6 Plätze zu versteigern. Die Japaner finden die Idee gut. 2000. Eine Versicherung bietet günstige Policen für Weltraumflüge an. Lange bevor die ersten Touristen unterwegs sind, erkennen geschäftstüchtige Vertreter den kommenden Markt. Die Diskussion um die Sicherheitsgarantien für die Passagiere ist losgetreten. Auf einem Kongress zum Thema sagt ein Vertreter der NASA, dass zumindest in den ersten Jahren des Weltraumtourismus die Gefahr ein wichtiges Motiv für die Reisenden sein wird. Es ist gefährlich, deshalb gehen sie. Und ja, Menschen werden sterben. 2100. Die Sonde Galileo 23 bringt die ersten Wasser- und Landproben vom Jupitermond Europa zur Erde. Man entdeckt Leben. In den Wasserproben werden Mikroorganismen gefunden, die zur Verwunderung der Wissenschaftler in der großen Kälte, die auf Europa herrscht, leben können. Einige dieser Organismen haben sogar den langen Transport zur Erde überlebt. Es gelingt, sie im Labor weiterhin am Leben zu halten und zu vermehren. Wir sind nicht allein.